Radio Fest. Sonntagsgedanken. Heute mit Superintendentin Katrin Göckenjan, Evangelischer Kirchenkreis Recklinghausen. Kevin hat ein Aufregungsproblem, erzählt das Mädchen. Der wird immer sofort wütend. Dann schlägt er andere Kinder und sagt böse Wörter. Mit ihrer Lehrerin überlegen die Kinder in der Klasse, was sie tun können, wenn sie wütend sind. Kartons kaputt treten, sagt eine. Mein Papa sagt, ganz langsam bis 10 zählen, sagt ein anderer. Richtig laut brüllen, so lange bis die Wut weg ist, sagt ein drittes Kind. Ganz schön schlau sind sie, die Kinder. Sie empfehlen, nicht sofort einsteigen in das Wüten gegen andere. Erstmal ordentlich Dampf ablassen, runterkommen. Ein Aufregungsproblem ist ja auch kein Kinderkram. Ganz im Gegenteil. Viele Jugendliche und Erwachsene haben eins. Sehr viele, zu viele. Unser Wutgeheul, unsere bösen Wörter, bleiben meist nicht bei uns. Viele von uns schicken sie gleich per Klick in alle Welt, sofort. Damit verletzen wir Menschen, schüchtern sie ein, machen sie fertig. Dabei können andere meist ja gar nichts für unseren Frust. Oft steckt dahinter ein Unbehagen, das nur für uns selbst eine Bedeutung hat. So wie Kevin ganz sicher nicht ohne Grund wütend wird. Wenn wir aber wirklich ändern wollen, was wir ungerecht finden, dann muss erstmal der Druck raus. Denn danach lässt sich erst sortieren, für welche Sache es sich wirklich zu streiten lohnt und was einfach nur heiße Luft ist. Jesus hat mal eine ziemlich gute Idee zum Runterkommen gehabt. Die Menschenmenge um ihn herum war aufgeputscht. Sie waren kurz davor, eine Frau mit Steinen zu bewerfen. Aber Jesus hat sich einfach hingehockt und in den Sand gemalt. Er hat einfach nicht nach den Regeln der Aufregung und der Gewalt gespielt. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, hat er dann gesagt. Und auf einmal war bei den Leuten die Luft raus. So leicht soll das sein, runterzukommen? So leicht kann es sein, kinderleicht sogar. Bis Ostern haben wir Zeit, mal was auszuprobieren, Kinder und Erwachsene. 7 Wochen ohne heißt die Idee. Ich verzichte auf etwas, das mir nicht gut tut, das mich und andere belastet, wodurch ich mich unter Druck setze. In diesem Jahr heißt das Motto 7 Wochen ohne sofort. 7 Wochen ohne sofort aufregen. 7 Wochen ohne sofort über andere herzufallen. Was wäre Ihr Motto? Einen gesegneten Sonntag und 7 friedvolle Wochen wünscht Ihre Katrin Göckenjan, Evangelischer Kirchenkreis Recklinghausen. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.